Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi, und ich unterhalte mich jetzt mit unserem Landespressesprecher Achim Müller über das Datenschutzverständnis in Sachen E-Mail-Verkehr im Landtag. Guten Abend, Achim. Ja, hallo zusammen. Ja, es hat sich ja so zugetragen, dass wir am Samstag ein Telefonat geführt haben, weil mir durch einen Podcast aufgefallen war, dass es doch ein bisschen merkwürdig ist, dass eine Google-Tochter zumindest die Möglichkeit hat, alle E-Mails zu lesen, die vom Landtag raus und auch reingehen. Was hast du dann gemacht, Achim? Ich habe das erstmal nicht geglaubt, weil ich mir nicht vorstelle, ich arbeite selbst in der Branche, muss ich dazu sagen, und habe also auch für Großunternehmen, also Banken, Versicherungskonzerne, Telekommunikationskonzerne an solchen Lösungen mitgearbeitet bzw. administriert, ebenfalls im Bereich klassische Netzwerksecurity, und wollte das nicht glauben, weil so wie es geschildert war, habe ich gedacht, es kann eigentlich gar nicht sein, dass also der Landtag bzw. die Verwaltung, wer auch immer dafür verantwortlich ist, eine IT-Lösung präferiert, die jetzt, was gar nicht schlimm ist, auf einen externen Dienstleister zugreift, das machen viele, aber dann auch die Hardware auslagert, und zwar in diesem Fall in die USA auslagert. Wo siehst du denn das Kernproblem? Ja, der Punkt folgender: Spamfilter sind heute üblich in Unternehmen, die sind auch normal und notwendig. Was aber üblicherweise gemacht wird, ist, dass also im Intranet, das heißt also im Netzwerk eines Unternehmens oder einer Organisation, eine solche Lösung installiert wird und nicht eine Lösung präferiert wird, die also in einem anderen Kontinent beheimatet ist. Der Punkt an der Stelle ist einfach, dass also in diesem Fall alle E-Mails, die an die Domain landtag.nrw.de gerichtet waren beziehungsweise aus dieser Domain herauskommen, über einen US-Server, obsmtp.com, geleitet wurden und dort mit einer Spamfilterlösung geprüft wurden, an den letztendlichen Empfänger weitergegeben wurden. Und es ist kein Geheimnis mehr, dass die USA, was Datenschutz angeht, eine eher, ich drücke mich jetzt mal vorsichtig aus, laxe Einstellung hat. Also die NSA beispielsweise, das ist bekannt, kopiert und scannt jeden Tag Millionen von E-Mails, hat außerdem vor, im nächsten Jahr ein ziemlich großes Datenzentrum einzurichten, mit der sie das noch weiter analysieren kann. Das bedeutet ja, dass wir sagen, also zumindest ein Landtag sollte ja zwar transparent sein, aber nicht an der Stelle transparent, wo vertrauliche E-Mails von Abgeordneten, Mitarbeitern, Referenten und so weiter aus dem Haus gehen und auch wieder reinkommen. Das wäre ja, ich habe es schon mal in einem anderen Podcast so erklärt, vergleichbar mit dem Briefumschlag, der rausgeht, der geöffnet wird, wo entschieden wird, ob er weggeschmissen wird und darüber benachrichtigt wird, oder ob man einfach nur mal eben den Inhalt kopiert, beiseite legt und dann an den Empfänger weiterleitet. Also da siehst du aber das Kernproblem. Ja, ich muss dich aber etwas korrigieren. Eine E-Mail ist grundsätzlich erstmal kein Brief, der verschlossen und zugeklebt ist, sondern eine Postkarte. Und wie bei einer Postkarte, wenn ich die jetzt in den Briefkasten schmeiße, wird wahrscheinlich kaum jemand den Inhalt lesen, aber es besteht die Möglichkeit, das zu tun. Also das kann sowohl der Briefkastenentleerer tun, als auch irgendjemand in der Verteilerstelle, als auch der Postbote, der die E-Mail dann letztendlich ausliefert. Die E-Mail, die Postkarte. Und das Gleiche kann bei einer E-Mail passieren, weil sie halt im Klartext durchs Netz geht. Der Punkt an der Stelle ist aber, also deswegen kann man da jetzt nicht von vertraulich sprechen. Vertraulich wäre eine E-Mail dann, wenn sie verschlüsselt wäre. Der Punkt an der Stelle ist aber, ich vergleiche das jetzt mal mit einer ganz anderen Analogie. Wenn ich meinen Hausschlüssel außen stecken lasse, und außerdem auf die Straße ein großes Schild mache mit Verweis auf mein Haus und sage, dass der Schlüssel dort steckt, dann kann man das in etwa, in meinen Augen, damit vergleichen, was in diesem Fall passiert ist. Nummer eins, ich habe es eben schon mal erwähnt, es ist völlig unüblich, dass also eine Lösung präferiert wird, also gerade bei diesem Überprüfen der E-Mails auf Spam und Viren, die in einem anderen Land im Prinzip stattfindet, in diesem Fall in den USA. Der gangbare Weg ist, dass man das im eigenen Haus macht. Nummer zwei ist halt, wie gesagt, der Punkt, dass die Daten dort in den USA auf dem Server zumindest zwischengespeichert werden. Möglicherweise werden sie auch länger dort gespeichert. Das kann auch durchaus technische und sinnvolle Gründe haben. Wenn man beispielsweise seinen eigenen Spamfilter justieren möchte oder verbessern möchte, dann behält man einfach eine gewisse Anzahl von E-Mails und überprüft, warum es zum Beispiel ein sogenanntes False Positiv gegeben hat. Also eine E-Mail, die fälschlicherweise als Spam klassifiziert wurde, aber eigentlich gar kein Spam war. Und die Geschichte. Geschichten habe ich doch dann lieber unter meiner physischen Kontrolle, sprich, das mache ich dann im Haus, im Keller, in der Infrastruktur, in diesem Fall des Landtags, und nicht in den USA, in Kalifornien, in einem Ort namens Mountain View. Gut, aus der Pressemitteilung ging jetzt ja aber eher hervor als Kernproblem, dass entschieden werden könnte, dass eine E-Mail ja als Spam klassifiziert wird, absichtlich, um sie vielleicht gar nicht durchzuleiten. Das ist eigentlich nebensächlich, weil das kann dir mit jeder anderen Spamfilterlösung, die du intern installierst, genauso passieren. Das heißt also auch eine Lösung wie im Haus und auch völlig unabhängig davon, welche, ob ich jetzt eine Lösung nehme, die von einem professionellen Softwareunternehmen kommt oder beispielsweise eine Open-Source-Lösung wie Spam Assassin, das ist eine typische private oder auch in vielen Bereichen genutzte Weg, kann das passieren. Was aber dann normalerweise gemacht wird, ist, das gilt zumindest für Deutschland, und das weiß ich auch, dass das so ist, eine E-Mail muss grundsätzlich zugestellt werden. Unternehmen gehen heute hin und klassifizieren eine E-Mail dann als Spam, unterrichten aber den Endanwender darüber. In diesem Fall ist es dann so, dass also ein User, ich weiß es nicht, ob es jetzt einmal die Woche passiert oder jeden dritten Tag oder jede oder wenn 10 E-Mails angekommen sind, wie auch immer, darüber unterrichtet wird, dass hier halt 10 E-Mails als Spam klassifiziert wurden. Dann wird kurz aufgelistet mit dem Betreff der E-Mail und dann kann der User selbstständig entscheiden, ob er die E-Mail jetzt noch lesen möchte oder nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt eine Lösung in den USA ist. Was aber hier in diesem Fall offensichtlich auch passiert ist, ist das sogenannte Graylisting. Das heißt, es werden von vornherein abgewiesen, von denen Software offensichtlich annimmt, dass es auf jeden Fall Spam ist. Und dann werden die, man sagt im Fachkreisen dazu, gebounced, also die werden zurückgeschmissen. Und dann kriegt der Empfänger tatsächlich nichts mit davon. Das ist aber auch wiederum ein Problem, was mit jeder Lösung auch innerhalb eines Unternehmens passieren kann. Das hat also auch nichts damit zu tun, dass jetzt hier in diesem Fall Postini verwendet wurde und ein Server in den USA steht. Also, wir sprechen ja über die Pressemitteilung, die aus der Fraktion gekommen ist, und da hast du dann schon kritisiert, dass der erste Punkt, den wir gerade besprochen haben, nicht der primäre in der Pressemitteilung gewesen ist. Und für die Piraten hättest du da gerne was anderes gesehen. Ja klar, also ich hätte wirklich gerne in den Vordergrund gestellt, dass man einfach wirklich mal kritisch hinterfragt, warum wählt man eine Lösung von einem Anbieter, der erkennbar, also die Daten physisch in den USA hostet, weil es gibt genügend andere Möglichkeiten und ich wiederhole mich da, alles das, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, war also im Intranet, sprich im eigenen Haus. Was mich außerdem ein bisschen stört, ist, wenn man den ersten Latz ist, also der ist etwas missverständlich. Da steht sinngemäß, Google bewertet, visiert E-Mails von Landtagsabgeordneten. Das suggeriert ein wenig, als ob da also der Text gelesen wird und dann irgendwie nach Wichtigkeit oder was auch immer, nach dem Inhalt des Textes überlegt und überprüft wird, was mache ich jetzt mit dieser E-Mail. Aber eigentlich geht es dabei nur um die Klassifizierung, um Spam und Viren. Sprich, werden mathematische, in Anführungszeichen, Kriterien herangezogen, die also eine E-Mail bewerten. Diese E-Mail bekommt dann Klassifizierung, eine Punktewertung beispielsweise. Entscheidet eine Software automatisch, ist das jetzt Spam oder ist das kein Spam? Und wie gesagt, der erste Satz, zum einen was anderes und zum zweiten ist es halt normal, dass Spamfilter-Software genau das macht, eine E-Mail inhaltlich analysieren und bewerten. Schritt unternehmen sollte. Die Landtags-IT ist ja angesprochen worden, die Landesdatenschutzbeauftragte, die ja noch nicht unbedingt so ein großes Problem sieht, so hat die Rheinische Post berichtet. Was meinst du, was der nächste Schritt wäre? Und das weiß ich, weil ich bin ja nicht in der Fraktion und ich bin auch im Landtag angestellt. Aber was ich machen würde, ist, ich würde überprüfen, nach welchen Kriterien dieses Unternehmen ausgewählt wurde. Also es muss ja in irgendeiner Form eine Ausschreibung stattgefunden haben. Und dann müssen ja Gründe für dieses und gegen andere Lösungen gesprochen haben. Und was ich wirklich kritisch hinterfragen würde, warum in einem, in meinen Augen, auf gleicher Stufe stehenden, sicherheitsrelevanten Bereich, wie beispielsweise auch bei Banken und Versicherungen, hier ausdrücklich auf eine Lösung zurückgegriffen wurde, die halt dazu führt, dass E-Mails auf einem US-Server zwischengespeichert werden. Ich jetzt rätsel ich nur mal. Ich vermute mal, ich muss ja zugeben, ich habe es auch schon mal gesagt, an anderer Stelle weiß ich ja, dass jemand sich an der Ausschreibung 2009 beteiligt hat. Wieso das jetzt dann aber schon seit 2007 läuft, ist im Moment ein bisschen unklar, aber es hat wohl eine Ausschreibung gegeben. Und da hat wohl der Kostenfaktor die entscheidende Rolle gespielt, denn der sich beteiligt hat, der hat den Auftrag nicht bekommen, eben aus Kostengründen. Es schien günstiger zu sein, aber das können wir jetzt nicht prüfen, das ist nur eine Vermutung. Ja, in meinen Augen ist auch hier also das politische Signal viel wichtiger. Also auch wenn E-Mails nicht vertraulich sind, man hat ja trotzdem immer irgendwie das Gefühl, dass es so ist. Also ich kann theoretisch auch, wenn ich das entsprechende Equipment und die Zugangswege habe, auch innerhalb Deutschlands und vielleicht sogar, wenn ich mich also in die Landtags-IT reinhacken würde, auch dort böse Dinge tun. Aber das Signal, was jetzt gesendet wurde, ist doch eigentlich ein völlig anderes, nämlich dass Schriftverkehr, in diesem Fall elektronischer Schriftverkehr, halt in einem US-Unternehmen zwischengelagert wird. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten oder was mir am meisten Sorge bereitet und wo ich denke, dass man für die Zukunft auch bei Ausschreibungen darauf achten sollte, dass diese Dinge nicht nochmal passieren. Gut, gäbe es denn noch etwas, was du noch loswerden musst zu dem Thema, wo du sagst, so, da sollten wir nochmal ein Auge drauf haben? Jetzt an dieser Stelle nicht mehr, nein. Dann würde ich doch einfach sagen, Achim, ich bedanke mich bei dir, wünsche noch einen schönen Abend und wir schauen einfach mal, wie sich das weiter verhält. Okay, ich lasse mich überraschen. Tschüss. Tschüss, Achim. Ciao. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.